8.44 Uhr, Deutschlandradio Kultur. Wenn Männer mir die Welt erklären. Dieser Buchtitel klingt ein bisschen wie das berühmte Frauen können nicht einparken, Männer nicht zuhören. Allerdings ist die Autorin keine selbsternannte Lebensberaterin, sondern die amerikanische Feministin Rebecca Solnit. Unsere Kritikerin Vera Linz, ansonsten auch wirklich kein Fan von Ratgeberliteratur, darf ich glaube ich behaupten, hat dieses Buch deshalb für uns gelesen. Morgen, Frau Linz. Guten Morgen. Es ist kein Ratgeberbuch, das merke ich schon in Ihrem Lachen, aber was ist es dann? Ja, es geht tatsächlich nicht darum, die Kommunikation zwischen Mann und Frau auseinanderzunehmen und ein paar Tipps zu geben. Sie steigt ein mit diesem Beispiel, wo ein Mann ihr ganz ausführlich die Welt erklärt in der Annahme, dass sie gar keine Ahnung hat. Dabei weiß sie in dem Fall viel besser Bescheid und hat auch ein Wort dafür geprägt, Mansplaining, also Man und Explaining, weil sie festgestellt hat, dass diese Art zu kommunizieren dafür steht, dass Männer das oft Frauen antun und dass dieses Verhalten auch ein Zeichen dafür ist, dass Frauen oft nicht für voll genommen werden. Und darüber kann man natürlich im Einzelfall jetzt immer streiten. Aber grundsätzlich ist eine männlich dominierte Gesprächskultur für sie die Spitze des Eisbergs der Ungleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Und darum geht es ihr eigentlich in dieser Essay-Sammlung. Es sind 7 Essays, die da zusammengetragen wurden. Sie will das Machtgefälle zwischen Männern und Frauen offenlegen. Und wie genau legt sie das offen? Nur mit quasi Sprechbeispielen? Nee, sie liefert schon jede Menge Fakten, um zu zeigen, wie dieses Machtgefälle konkret aussieht. Also eines der stärksten Muster ist etwa physische Gewalt von Männern gegen Frauen. Da bringt sie viele Zahlen. Alle 9 Sekunden wird in den USA eine Frau geschlagen. 87.000 Frauen werden dort pro Jahr vergewaltigt. Sie bringt auch internationale Beispiele. Und ihr erschütterndes Fazit, fand ich schon, lautet, das Leben von Frauen ist weltweit mehr durch männliche Gewalt bedroht, als durch Krebs, Malaria, Krieg oder Verkehrsunfälle. Das klingt schon sehr drastisch. Sie analysiert das amerikanische Rechtssystem, wo auch Wurzeln der Gewalt drin stecken. Sie analysiert die Rolle der Frau in der Ehe in einem historischen Rückblick. Und ihre These lautet eben, Frauen werden nicht als vollwertige Menschen wahrgenommen. Aber liefert das Buch denn wirklich neue Belege für eine Tatsache, die, das müssen ja Männer wie Frauen zugeben, eigentlich altbekannt ist, nämlich sehr euphemistisch formuliert jetzt mal von mir, dass die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern ja eigentlich nirgendwo auf der Welt wirklich vollendet wurde? Ja, das stimmt. Aber sie hat nicht den Anspruch, neue Belege zu bringen. Was das Besondere ist, sie ordnet diese Belege neu an und eröffnet dadurch einen neuen Blick auf die Geschehnisse. Bleiben wir mal beim Beispiel Gewalt. Sie sagt, 90% aller Gewalttaten gehen von Männern aus. Und wenn man anerkennen würde, dass Frauen erheblich weniger gewalttätig sind, dann könnte man auch mal ergründen, woher Gewalt kommt und was wir dagegen tun können. Denn diese Gewalt wird ständig mit allem Möglichen erklärt, nur nicht mit dem Geschlecht, obwohl das vielleicht ein Erklärungsmuster sein könnte. Und dann ist auch ein großes Thema für sie, wie wir die Realität wahrnehmen. Sie beklagt zum Beispiel, dass Verbrechen an Frauen eine Art Hintergrundtapete für die Nachrichten sind. Also 87.000 Vergewaltigungen im Jahr in den USA und jede wird als ein Einzelfall dargestellt, obwohl dahinter ein kulturell begründetes Muster steht. Und solche Zusammenhänge legt sie offen und dadurch kriegt man wirklich einen ganz neuen Blick, finde ich, auf diese schon bekannten Fakten. Auch wenn, das haben Sie erklärt, Frau Linz, es ihr selber ja nicht nur um Sprache geht, trotzdem die Frage, welche Sprache benutzt sie denn selber? Also erstmal vielleicht, sie spricht wirklich beide Geschlechter an. Es ist nicht nur ein Buch, was für Frauen geschrieben ist, auch für Männer, weil man es auch nur gemeinsam lösen kann, das Problem. Sie hat eine nüchterne, eine klare Sprache, so an Fakten, Erlebnissen und Emotionen orientiert, nie polemisch, eher so dringlich und sehr nachvollziehbar. Und sie macht vor allem auf Sprache aufmerksam und wie diese unser Denken prägt. Ich bringe ein kurzes Beispiel. Ja. Nehmen wir mal die Vergewaltigung. Frauen wird im öffentlichen Diskurs beigebracht, sich vor Gewaltigung zu schützen, anstatt der anderen Hälfte klarzumachen, niemanden anzugreifen. Sie erzählt eine Geschichte aus ihrer eigenen Studienzeit. Da sind mehrfach Frauen vergewaltigt worden, weshalb die Universitätsverwaltung den Studentinnen riet, im Dunkeln den Campus zu meiden. Und dann hat jemand im Gegenzug ein Plakat angebracht. Da stand drauf, nach Einbruch der Dunkelheit sollten Männer Campusverbot haben. Zwar jetzt nicht so ernst gemeint, aber da gab es natürlich ein Riesenhallo und das hat eben gezeigt, wie wir eigentlich oft die Realität wahrnehmen, nämlich so nach dem Motto, Frauen geht doch lieber in Deckung, schützt euch, anstatt offensiv für eine Gleichstellung zu kämpfen. Sie haben ja gesagt, dieses Buch soll Frauen und Männer ansprechen, stecken da am Ende doch Ratschläge drin? Schon, aber nicht im Ratgeber klassischen Sinne. Also ihr Plädoyer an die Frauen gerichtet lautet, sie sollten der Verlockung zu schweigen niemals erlegen, nicht mal im eigentlich harmlosen Gespräch, weil da schon die Ungleichheit beginnt, die sich dann fortsetzt in diesem Machtgefälle. Sie macht auch Mut. Sie sagt, was die gesellschaftliche Entwicklung betrifft, hat Vorstellungskraft eine große Macht. Also man soll nie aufgeben. Und ganz praktisch schlägt sie auch vor, mal zu analysieren, was beide Geschlechter davon haben könnten, wenn es eine Gleichstellung gibt, weil sie auch davon überzeugt ist, dass das Männer und Frauen nur gemeinsam lösen können, dieses Problem. Herzlichen Dank. Vera Linz war das über Wenn Männer mir die Welt erklären. Das Buch von Rebecca Solnit ist in der Übersetzung von Katrin Razum im Verlag Hoffmann und Campe erschienen. Es kostet 16 Euro. Und natürlich finden Sie auch zu diesem Buch weitere Informationen im Internet auf unserer Seite deutschlandradiokultur.de. Jetzt Musik von Puss in Boots. Hier ist Always.